Mein Thema lautet Heideggers Seinsbegriff und die Frage nach dem personalen Gott. Man könnte eine Formulierung von Heidegger als Motto den Ausführungen voranstellen, wobei diese Formulierung nur eine Interpretationsebene andeutet. Es gibt in den Texten von Heidegger verschiedene miteinander konkurrierende Interpretationsebenen, und da sehe ich dann eben das große Problem, eine eindeutige Antwort auf die im Thema implizierte Fragestellung zu geben. Das Zitat Heideggers lautet: Wir kommen für die Götter zu spät und zu früh für das Sein. Das wäre also ein Motto für eine Interpretationsrichtung, die ich auch anschneiden werde. Meine Ausführungen gliedern sich in vier Abschnitte. Zuerst möchte ich mich mit dem christlichen Gottesbegriff aus der Sicht Heideggers auseinandersetzen, also der Frage der Destruktion der Ontotheologie. In einem zweiten Abschnitt behandle ich das Denken des Seins und die Frage seiner personalen Deutung. Im dritten Abschnitt geht es mir um den sogenannten Schritt zurück. Wie Heidegger das formuliert, ich stelle die Frage, ob der Schritt zurück nicht letztlich ein Rückfall ist hinter die Metaphysik. Es geht um das personale Schema des Mythos. Und schließlich im vierten Abschnitt möchte ich einige offene Fragen erörtern und hinweisen auf die Problematik einer einheitlichen Interpretation. Zum ersten also. Der Versuch, Heideggers Denken des Seins mit einer personalen Gottesvorstellung in Einklang zu bringen, ist nach meiner Meinung von vornherein problematisch, da der von Heidegger, wir haben es schon gehört von Pater Korek, da der von Heidegger nach der sogenannten Kehre vorgezeichnete ontologische Rahmen zunächst einen Bereich jenseits des Personalen thematisiert, wie es die abendländische Metaphysik von der Aktualitas her gedacht hat. Die phänomenologische Neutralität in Bezug auf die Frage nach Gott, wie sie Heidegger auch die Unmöglichkeit jeder weltanschaulichen, religiösen Philosophie konstatieren lässt, diese Neutralität charakterisiert den existenzial-ontologischen Beginn seines Denkens. Heidegger verweist darauf in einer Deutung seines Denkweges im Humanismusbrief, ich zitiere, mit der existenzialen Bestimmung des Wesens des Menschen ist noch nichts über das Dasein Gottes oder sein Nichtsein, ebenso wenig über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit von Göttern entschieden. In der Phase der sogenannten Verwindung der Metaphysik geht die Neutrale in eine destruktive Haltung über. Die Ontotheologie des Christentums ist wesentlicher Teil des, nach Heideggers Auffassung, des metaphysischen Bestandes und daher in ihrem vergegenständlichenden und voluntaristischen Charakter zurückzuweisen. Die im Zuge der Kehre neu gestellte Seinsfrage wird zum ontologischen Korrektiv der Gottesfrage. Dies impliziert eine Kritik an der personalistischen Gottesvorstellung, wie sie sich im Christentum herausgebildet hat, und zwar gerade hinsichtlich der Verabsolutierung des Begriffes der Subjektivität, wie Heidegger meint. Ich versuche hier nur seine Thesen zu rekonstruieren. Das Wesentliche dieser Konzeption sei nun im Hinblick auf Heideggers Anliegen kurz herausgehoben. Sein wird nach seiner Auffassung von Platon und Aristoteles her als Actualitas gedacht, die gewissermaßen höchste Repräsentation dieser Actualitas wird in einem Seienden erblickt, das als sein bestimmendes Merkmal solche Existenz in reinster Form besitzt, welches also Actus Purus ist. Und ich zitiere hier aus Thomas, wo es heißt, Deo autem convenit esse actum purum et primum. Damit gelangt nach Heidegger eine solche Metaphysik prinzipiell nicht über die Dimension des Seienden hinaus, da sie die Differenz, gemeint ist die ontologische Differenz, nicht entschieden genug ansetzt. Er hat das vor allem auch in diesem Vortrag Identität und Differenz ausgeführt. Einerseits spricht die Metaphysik von einem Sein, das selbst wieder Merkmal von Seiendem ist und nur als dieses Merkmal gefasst werden kann. Actualitas also wird verstanden als Bestimmung des jeweiligen Modus eines Seienden. Andererseits setzt sie als den Grund des Seienden oder aller Seienden selbst wieder ein Seiendes, das eben eine bestimmte maßgebende Eigenschaft des Seienden, seine Actualitas in hervorragendem Maße besitzt. Gott ist gewissermaßen nach dieser Auffassung eine exemplarische Verkörperung des Seins als Actualitas im Sinne des sich voll Verwirklichens. So setzt Thomas von Aquin das einende Moment zwischen Gott und Einzelseiendem in dem so verstandenen Sein an, das immer ein Wirklichsein im Sinne eines Verwirklichtseins meint, in der heideggerschen Interpretation. Der Bezug von Gott und Einzelseiendem liegt also auf dieser Ebene der formalen Merkmalsgleichheit zweier Seiender. Und ich zitiere hier, um das zu verdeutlichen, nochmals Thomas von Aquin. Ipsum esse est similitudo divine bonitatis, unde in quantum aliqua desiderant esse, desiderant Dei similitudinem et Deum implicite. So entwickelt Thomas den metaphysischen Begriff der Schöpfung in genauer Entsprechung zum aristotelischen Ansatz der Wirkursächlichkeit. Die hierin aufscheinende Transzendenz ist nach Heideggers Auffassung natürlich eine Transzendenz zwischen Seienden und reicht als solche nicht an den Problemgehalt der ontologischen Differenz, wie er sie neu radikal zu formulieren sucht, heran. Er begreift sie als, Thomas von Aquin begreift sie als Emanatio totius entis a causa universali quae est Deus. Und er fährt fort, et hanc quidem emanationem designamus nomine creationis. Dieser Begriff der Schöpfung bleibt nach dieser Interpretation im Bereich der Ursächlichkeit, über welchen Heidegger, der Wirkursächlichkeit, über welchen Heidegger mit der Ansetzung seines Seinsbegriffes gerade hinaus gelangen will. Wie er dies, auch darauf hat Pater Koret vorher verwiesen, besonders deutlich in der Abhandlung der Satz vom Grund ausführt. Thomas von Aquin unterscheidet wohl verschiedene Formen dieser Ursächlichkeit, hinterfragt diese aber selbst nicht mehr. Er denkt Gott selbst innerhalb des Bereiches solcher Ursächlichkeit als causa universalis bzw. causa sui, wie Heidegger in einer Kritik des thomistisch-scholastischen Gottesbegriffes ausführt. Und ich zitiere Heidegger. Der Ursachecharakter des Seins als Wirklichkeit zeigt sich in aller Reinheit an jenem Seienden, das im höchsten Sinne das Wesen des Seins erfüllt, da es das Seiende ist, das nie nicht sein kann. Ende des Zitates aus dem zweiten Nietzsche-Band. So gehört nach Heidegger die hier aufscheinende Problematik in den Bereich der sogenannten Ontotheologie, denn es geht um die Frage nach der Existenz Gottes im Sinne des Summum ens qua ens realissimum. Das, was Heidegger selbst als das Sein versteht, ist damit weder im Begriff des Actus, also esse, noch des Actus purus, also Deus, wie Thomas sie gedacht hat, enthalten. Darum ist auch das, was Heidegger als das Göttliche vom Sein und vom Erscheinen des Seins her denkt, nicht in den Termini der scholastisch-christlichen Metaphysik adäquat ausdrückbar. Heidegger begreift Sein und Gott der thomanischen Metaphysik vielmehr, also die Begriffe Sein und Gott, vielmehr als bestimmte Modifikationen der einen umfassenden Seinsproblematik, die in der Metaphysik niemals als solche gedacht werden könne. Er sucht also noch hinter die Metaphysik zurückzugehen. Von diesem nach seiner Auffassung kritisch geläuterten Standpunkt aus muss Heidegger den Begriff Gottes als einer causa universalis, qua causa sui, auf die in ihm ungedachten seinsgeschichtlichen Voraussetzungen hinterfragen, welche ihm zeigen, dass und wie die christliche Metaphysik das Sein des Seienden, so Heidegger, zum Geschaffensein umdeutet und so Sein als unverfügbaren, alles durchwaltenden Grund des Einzelseienden, der nicht selbst wieder ein Summum in sein höchstes Sein, das ist, sozusagen vergisst. So entzieht sie sich nach Heidegger auch den Boden, auf dem erst das Wesen des Göttlichen, wenn davon, auch das ist schon angeklungen, in der heutigen Zeit der Weltnacht überhaupt gesprochen werden darf, zureichend bestimmt werden könnte. Das Göttliche selbst wird so in Heideggers Auffassung nur in einem gegenständlich abstrakten Sinn erfahren. Und ich zitiere hier nochmals Heidegger: Zu diesem Gott, der Ontotheologie also, kann der Mensch weder beten, noch kann er ihm opfern. Vor der Causa sui kann der Mensch weder aus Scheu ins Knie fallen, noch kann er vor diesem Gott musizieren und tanzen. So in Identität, diese Formulierung finden wir in Identität und Differenz. In diesem Sinne also destruiert Heidegger den scholastisch-christlichen Gottesbegriff, gleichzeitig jedoch andeutend, dass man sich auf die Suche nach einem anderen, nicht abstrakten Gott begeben müsse, den er schließlich, so scheint mir zumindest auf einer Interpretationsebene, als Gestalt oder Erscheinungsform des Seins im Mythos erfährt. Und das bringt mich jetzt schon zum zweiten Abschnitt meiner Überlegungen. Heideggers Versuch zu einer neuen, von der metaphysischen Tradition unverstellten Seinserfahrung zu gelangen, führt zunächst in die Richtung eines impersonalen Letzten, das viel eher, nach meiner Auffassung, dem buddhistischen Denken verwandt ist als dem christlichen Gottesbegriff. Der Pankosmismus und die Naturfrömmigkeit seiner späteren Schriften scheinen dies zu bestätigen. Die Personalität als Kategorie für die Beschreibung des Absoluten, des Seins, wie wir es eben aus dem Christentum kennen, soll gerade als Ausdruck eines unkontrollierten Voluntarismus und damit auch Anthropomorphismus überwunden werden. Das Sein selbst wird von Heidegger in der Kategorie des Göttlichen, des Heiligen gedacht. Der Dualismus der traditionellen Metaphysik zwischen Sein und Gott, Gott eben als Summum ens, scheint somit aufgehoben zugunsten einer abstrakten buddhistischen Konzeption vom Sein als dem Nichts. das für den christlich-personalen Gott letztlich nur einen Platz im Bereich der Seinsvergessenheit hat. Heidegger hat immerhin, das scheint mir interessant, in einem Gespräch über den japanischen Zen-Philosophen Suzuki einmal den Buddhismus als Artikulation seiner zentralen philosophischen Intentionen bezeichnet. Im Zusammenhang mit der Diskussion seiner Thesen, vor allem auch in dem berühmten Feldweggespräch zur Gelassenheit, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten, vor allem in den USA und Japan, verfolgen konnten, ist Heideggers seinsgeschichtliche Konzeption des sogenannten Nihilismus, wie er sie im zweiten Nietzsche-Band dargelegt hat, auch in der Interpretation der abendländischen Religion und ihres Personalismus zur Anwendung gekommen. Man konnte sich dabei auf Heideggers eigene Andeutung stützen, die er schon an einer Stelle in den Holzwegen formuliert hatte, ich zitiere, denn es könnte sein, dass das Christentum selbst eine Folge und Ausformung des Nihilismus darstellt, Ende des Zitats. Nihilismus natürlich in dem spezifisch heideggerischen Sinn als Negation des Seins und Vergessenheit des Seins. So haben etwa, um kurz zu informieren über diese Interpretationslinie in Richtung Buddhismus, Rolf von Eckartsberg und auch Walle in den Vereinigten Staaten in ihrer Studie über Heidegger und das östliche Denken auf die transpersonale Dimension der heideggerischen Konzeption des Seins hingewiesen, also auf sein Bemühen, den Bereich des Gegenständlichen, des Objektivierten in Richtung einer vorgegenständlichen und damit ursprünglicheren Seinserfahrung zu verlassen. Sie sehen darin gerade eine fundamentale Gemeinsamkeit mit dem buddhistischen Denken. In eine ähnliche Richtung verweist auch Heideggers eigene Befassung mit der Mystik von Meister Eckhart. Neben vielen anderen spricht etwa auch Peter Kreft von einem auffallend dem Zen verwandten Charakter des Idealbildes vom gelassenen Menschen, wie es Heidegger zeichnet. Diese Interpretationen, man könnte viele weitere Beispiele zu dieser Diskussion anführen, können sich immerhin auf Heideggers eigene Bemühungen um ein Gespräch mit Vertretern des Zen-Buddhismus berufen, auch wenn die, wie wir noch sehen werden, von Hölderlin inspirierte mythisch-griechische Religiosität in ihrer Bildhauerung. Es scheint den verschiedenen Deutungsebenen in Heideggers, es scheint also verschiedene Deutungsebenen in Heideggers Werk zu geben, zwischen denen er selbst leider, muss ich sagen, nicht oder manchmal nur in irreführender Weise vermittelt hat, was schon seine Rede von der Kehre, wenngleich in einem anderen Zusammenhang, andeutet. Die Versuche, Heideggers ontologischen Ansatz in Richtung auf eine personale Erfahrung hin fortzuführen, wie sie mehrfach auch von Seiten der christlichen Philosophie unternommen worden sind, fallen daher nach Heidegger selbst wieder in die Metaphysik zurück, aus der er gerade herausführen will. Dies gilt wohl auch für den hier noch nicht angeklungenen Versuch des allzu früh verstorbenen Fridolin Wipplinger, der sich bemüht hat, in der dialektischen Struktur des Subjekt-Objekt-Bezuges als einer Relation von Mensch und Sein ein personales Gegenüber herauszuarbeiten, wobei er sich der christlich-stoischen, von Hegel wieder aufgenommenen Logos-Spekulation nähert, die er im Zusammenhang mit der von Heidegger neu artikulierten Problematik des Ineinander von Sein und Denken eben auf eine personale Erfahrung hin fortzuführen sucht. Er meint, ich möchte das dann gar nicht mehr näher ausführen, dass eben dieser Bezug von Sein und Denken, Sein und Mensch in Richtung auf einen personalen Dialog fortgeführt werden solle. Er versucht also, die von Heidegger streng formulierte ontologische Differenz auf eine sogenannte theologische Differenz zu übersteigen, indem er das Sein als Logos im christologischen Sinn begreift, was aber nach Heidegger schon wieder den Rückfall in ein ontotheologisches Denken bedeutet. So verstanden, begründet nach Heidegger das Seiende als das Seiendste, nämlich Gott, das Sein. So die Formulierungen Identität und Differenz. Wie aber im Sein dieses Seiendste selbst sich zu erfahren gibt, vermag eine solche metaphysische Interpretation des Seins als obersten Grundes nicht zu sagen. Die Argumentation vollzieht hier nach Heideggers Auffassung stets einen plötzlichen Sprung in Richtung einer theistisch-personalen Interpretation. In diesem Sinn ist wohl auch Heideggers skeptisch resignierender Ausspruch zu verstehen: Wer die Theologie, sowohl diejenige des christlichen Glaubens als auch diejenige der Philosophie, aus gewachsener Herkunft erfahren hat, zieht es heute vor, im Bereich des Denkens von Gott zu schweigen. Für Heidegger bedeutet die Vergegenständlichung, welche die Metaphysik auch in der Konzeption des Gottesbegriffes vornimmt, recht eigentlich, wie schon gesagt, den fundamentalen Nihilismus im Sinne der Negation des Seins. Auch die Religiosität, wie sie sich im Abendland in der personalen Gottesvorstellung ausgeformt hat, gehört mithin in diesen Bereich der Metaphysik. Die Metaphysik, so Heidegger, ist der Geschichtsraum, ich zitiere, worin zum Geschick wird, dass die übersinnliche Welt, die Ideen, Gott, das Sittengesetz, ihre bauende Kraft einbüßen und nichtig werden. Es sei nochmals festgehalten, der Grundirrtum der christlich-scholastischen Gotteslehre besteht seiner Auffassung nach darin, dass in der Ontotheologie, also der Metaphysik, das Seiende als das Seiendste, das Sein begründet. Da er die Metaphysik im Sinne der universalen Verabsolutierung des Seienden in allen Bereichen verwinden will, bekennt sich Heidegger zu einem sogenannten gottlosen Denken, wie er das selber formuliert, wie er das in einer Formulierung, die sich auf den Vergleich mit der christlichen Ontotheologie bezieht, sagt in Identität und Differenz. Im gleichen Atemzug spricht Heidegger jedoch vom göttlichen Gott, womit er eine andere, tiefere Dimension des Göttlichen suggeriert, zumindest, die einem objektbezogenen, also objektivierenden Denken verschlossen bleibe. Dies verweist auch auf seine Rede vom sogenannten Geviert, die allerdings sehr stark vom durch Hölderlin vermittelten griechischen Polytheismus inspiriert zu sein scheint. Und damit komme ich zum dritten Abschnitt meiner Überlegungen. Mit seiner seinsgeschichtlichen Metaphysikkritik kontrastiert in einer Weise, die jede systematisch einheitliche Deutung ausschließt, die neue Seinsmystik, welche Heidegger nach dem von ihm selbst dekretierten Ende der Philosophie entfaltet. Das dichterische Denken, das nicht mehr argumentiert, sondern schlicht behauptet, evoziert den Gott bzw. die Götter auf dem Hintergrund der vom Griechentum inspirierten Weltmystik Hölderlins. Heidegger restauriert unter dem Signum eines tieferen, ursprünglicheren und damit eben letztlich kritischeren Denkens, so würde ich sagen, die Naivität des Mythos in seinem nach der Aufklärung doch nur noch schwer zu vermittelnden Anspruch. Er sagt etwa in den Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, die Götter können nur dann ins Wort kommen, wenn sie selbst uns ansprechen und unter ihren Anspruch stellen. Ende des Zitats. Diese These etwa impliziert die Preisgabe jeder als kritisch seit Kant mehr oder weniger etablierten erkenntnistheoretischen Reflexion zugunsten einer mythisch vermittelten Gewissheit, die man wohl nur noch ekstatisch zu erfassen vermag. Man kann selbst nach Heideggers Formulierung zur Gewissheit des Göttlichen offenbar nichts dazu tun. Es scheint, als ob sich hier der christliche Offenbarungsmythos in gewandelter Form durchhielte. Der Denker erreicht eine höhere Ebene des Denkens, indem er auf Erkenntniskritik verzichtet und sich dem Anspruch, gar bei Heidegger dem Zuspruch eines anderen unterstellt. Damit tritt man natürlich vollkommen aus seinem argumentativen Kontext heraus. Es mutet seltsam an, wie Heidegger hier in einem Bereich, der nach seiner Auffassung jenseits der bereits verwundenen Metaphysik liegen soll, mit mythischen, rein spekulativen Formulierungen all das restauriert, was er zuvor sorgsam ideengeschichtlich destruiert hat, nämlich die Vorstellung eines heilbringenden Gottes mit den aus der Kulturgeschichte bekannten mythischen Epitheta. Auch wenn er meint, dieser Gott sei der ganz andere gegen die Gewesenen, zumal gegen den Christlichen, so die Formulierung in dieser erst vor kurzem erschienenen Aphorismensammlung vom Ereignis, so kann hier nur nach meiner Auffassung ein Rückfall in die Metaphysik, in der Terminologie des Mythos konstatiert werden. Die christliche Eschatologie wird durch eine heidnische ersetzt, das Heilsschema als solches hält sich jedoch auch in der mythischen Transformation durch. Ich verweise nur auf die Überschrift des Spiegelinterviews, nur noch ein Gott kann uns retten. Das dichterisch-mythische Evozieren eines Gottes, wenn es nicht bloß metaphorisch gedeutet werden soll, fasst diesen in einer personalen Kategorie, die meines Erachtens weit weniger differenziert ist, als etwa die christliche. Nachdem Heidegger das ganze Instrumentarium der metaphysischen Begrifflichkeit zur Formulierung der Subjektivität und damit der Subjekt-Objekt-Relation als letztlich irreführend über Bord geworfen hat, bleibt ihm eben nur noch die naiv-personale Vorstellung eines Gottes, des sogenannten letzten Gottes, wie es also jetzt heißt, der uns aus der Öde des verabsolutierten Seienden, des Gestells, erretten soll. Heideggers Prätension, dieser letzte Gott stehe außerhalb jener verrechnenden Bestimmung, was die Titel Monotheismus, Pantheismus und Atheismus meinen, so die Formulierung jetzt in Form Ereignis. Diese Prätension zeigt wohl sein schlechtes Gewissen und seine innere Unsicherheit, was die nunmehrige dogmatische Verabsolutierung des ihm, wie schon gesagt, sehr stark durch Hölderlin vermittelten griechischen Mythos betrifft. Er bleibt uns eine philosophisch befriedigende Erläuterung schuldig, inwiefern seine Beschwörung des Gottes nichts mit Theismus im traditionellen Sinne zu tun habe. Ich bringe nochmals seine Formulierung aus dieser nunmehr veröffentlichten Sammlung von Texten, wo es heißt, Monotheismus und alle Arten des Theismus gibt es erst seit der jüdisch-christlichen Apologetik, die die Metaphysik zur denkerischen Voraussetzung hat. Mit dem Tod dieses Gottes fallen alle Theismen dahin. Ende des Zitats. In, wie mir scheint, an Nietzsche geschultem Pathos beschwört er die Ankunft des letzten Gottes als, ich zitiere, äußerstes Wagnis der Wahrheit des Seins. Und er fährt fort, der letzte Gott ist der Aufgang der längsten Geschichte in ihrer kürzesten Bahn. Langer Vorbereitung bedarf es für den großen Augenblick seines Vorbeiganges. Ende des Zitates. Heidegger bedient sich also mythischer Bilder, die sich jeder philosophischen Argumentation entziehen und durchaus, wenn wir seine Metaphysikkritik ernst nehmen, im psychologisch-voluntaristischen Sinne des individuellen Heilsstrebens, des individuellen Erfüllungsstrebens, das eben Wirklichkeiten schafft, gedeutet werden können. Denn soll die Tabuisierung des Mythos die angemessene Form der Destruktion der Metaphysik sein, sodass an die Stelle metaphysischer Setzung die Willkür des Mythos träte? Damit völlig unvereinbar ist die etwa in Gelassenheit erreichte ontologische Problemebene, wo Heidegger auf jede gegenständliche, also voluntaristische Fixierung verzichtete. Auch die seinsgeschichtlichen Analysen des zweiten Nietzsche-Bandes sind auf einem völlig anderen, für uns allerdings, für mich wenigstens eher nachvollziehbaren Niveau philosophischen Problembewusstseins angesiedelt. Wenn man nicht lediglich eine werkimmanente Deutung anstrebt, muss man die Frage stellen, ob Heidegger seinen Rückfall in die Metaphysik lediglich als Rückgang, also Schritt zurück, hinter diese Metaphysik zu verklären sucht. Ist der Gott als Dimension des Erscheinens, des Seins im Geviert, wozu Heidegger eben die Befassung mit Hölderlin führt, ist dieser Gott wirklich eine Alternative zum christlichen Monotheismus, da damit eine tiefere Problemebene erreicht wäre? Die Auferstehung des Gottes im magisch-mythischen Sinne und die heidnische Ausformung des Erlösungsmythos lassen wohl die Kategorie des Personalen über die Anonymität eines als Nichts und damit apersonal gedachten Seins die Oberhand gewinnen. Der personale Gott des Mythos ist jedoch nicht in Einklang zu bringen mit dem Gott der Offenbarung in der jüdisch-christlichen Tradition, da der ontologische Rahmen, in dem Gott von Heidegger gedacht wird, inkompatibel ist mit der Stellung der Subjektivität in der christlichen Ontologie und überdies Gott von Heidegger nur relativ zum Sein gedacht wird. Eine frappierende Ähnlichkeit haben Heideggers Äußerungen zum Gott, den er ja immer in bestimmten Artikeln nennt, ob jetzt Singular oder Plural, vor allem mit der Beschwörung des griechischen Mythos, wie wir sie bei Walter F. Otto finden, der auch in einer Heidegger-Festschrift einen Beitrag geliefert hat. Dessen ontologische Wertung der griechischen Gottesvorstellung könnte, so scheint mir, hilfreich sein bei der Einordnung der kryptischen Äußerungen Heideggers. Walter F. Otto erblickt in den Gottheiten sogenannte Seinsgestalten. Gerade in der Erfahrung der Dichtung, etwa Hölderlins, werde, so meint er, deutlich, dass das Sein und Geschehen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft immer bereit ist, eine Erhabenheit zu enthüllen, die das Antlitz eines Gottes ist. Ende des Zitates. Ähnlich wie Heidegger sieht Walter F. Otto den Mythos als Zeugen der Erscheinung des Göttlichen in der Welt. Und damit komme ich schon zum letzten Abschnitt und ich glaube, dass ich die Zeit fast genau einhalte. Wir sind jetzt erst bei 30 Minuten. Angesichts einer solchen offenkundigen Restauration des Mythos und der damit einhergehenden radikalen Neubewertung der geistesgeschichtlichen Tradition, welche den Übergang vom Mythos zum Logos nur noch als einen Fortschritt, also Schritt weg vom Sein, auffassen kann. Angesichts dieser Situation stellen sich dem Interpreten Fragen, die mit dem gängigen philosophischen Instrumentarium nur schwer zu beantworten sind. Es handelt sich dabei nicht nur um Schwierigkeiten der Interpretation, welche durch Inkonsistenzen in Heideggers Texten und durch das sich überlagern verschiedener Interpretationsebenen, Verständnisebenen verursacht werden, sondern um die Validität eines neuen Denkansatzes, welcher mit dem erkenntnistheoretischen Selbstverständnis der europäischen Philosophie, auch und gerade der Transzendentalphilosophie, nichts mehr gemein hat. Und ich möchte hier drei Fragenkomplexe kurz anreißen. Erstens, ist Heideggers Rückgang zum Heidentum in Form des griechischen Mythos eine bewusst in Kauf genommene Folge seines zentralen Anliegens, nämlich der Destruktion der Metaphysik und damit der Ontotheologie? Ist also sein Rückgang zu den Vorsokratikern mehr als der sattsam aus anderen Strömungen bekannte Romantizismus, nämlich ist er also systematische Notwendigkeit des Denkens, das den Sündenfall der Verabsolutierung der Ratio seinsgeschichtlich zu korrigieren sucht? Ist der heidnische Gott stets, wie gesagt, in bestimmten Artikeln evoziert, die Ausformung einer ursprünglicheren Gewissheit, die nichts will, die sich uns vielmehr zuschickt? Zweiter Fragenkomplex. Ist Heideggers Rede vom letzten Gott, dieses in sich selbst Rotieren seiner aphoristischen Aussagen zum Erscheinen, ja zum sogenannten Vorbeigang des Gottes oder der Götter, von Denkschemata inspiriert, wie wir sie aus Nietzsches einschlägigen Texten kennen, worauf auch manche stilistische Ähnlichkeiten in diesen späten Aphorismen hinweisen? Fallen Heideggers Äußerungen somit unter das Verdikt einer ideengeschichtlichen Kritik, welche in ihnen nichts anderes als die Restauration alter Heilsvisionen erblickt? Fällt Heidegger also hinter den selbstgesteckten Anspruch einer universalen Kritik der abendländischen Metaphysik, der abendländischen Geistesgeschichte zurück? Nietzsches religiöse Nostalgie des toten Gottes, die Heidegger so eindringlich beschwört, scheint seiner seinsgeschichtlichen Nostalgie zu entsprechen, die darauf hofft, dass das Sein wieder eines Gottes, eines göttlichen Gottes fähig werde. Ja, man muss sich die Frage stellen, ob Heideggers späte Äußerungen zum Gott, zu den Göttern, zum Gefiert etc., insbesondere seine Rede vom Ereignis, nicht letztlich eine Säkularisierung des christlichen Offenbarungsschemas darstellen. Ist etwa sein mythisches Reden vom Sein selbst nach dem Schema der Säkularisierung zu interpretieren? Wäre somit Heideggers tiefste philosophische Motivation letztlich doch religiöser Natur, könnte man fragen. Heidegger redet vom Sein, gerade in seinen späten dichterischen Texten, ja stets in quasi religiöser Terminologie. Wenn man den Begriff Sein durch Gott ersetzte, dann hätte man so etwas wie ein konsistentes System der negativen Theologie auf seinsgeschichtlicher Grundlage. Dritter Fragenkomplex, der hier angerissen sei kurz. Unklar bleibt aber, welchen systematischen Stellenwert der Gott oder die Götter in Heideggers Universalitätsanspruch erhebendem Seinsdenken überhaupt einnehmen können. Einerseits spricht Heidegger vom Sein mit quasi göttlichen Prädikaten, andererseits beschwört er den Gott, der des Seins bedürfe und der uns ansprechen soll. Welche Position kann der Gott in Heideggers Seinsdogmatik einnehmen, wenn vom Sein selbst in der Dimension des Heiligen gesprochen wird? Ist er also, wie vorher schon angedeutet, eine Form des Erscheinens des Seins, eine Seinsgestalt? Ist das Symbol oder ursprüngliche Wirklichkeit? Heidegger selbst hat mit seinen späten mythischen Äußerungen keinen Beitrag zur Klarheit geleistet. Die einzelnen Äußerungen erwecken eher den Eindruck dogmatischer Willkür bzw. mystischen Sich-Entziehens. Die Zuflucht zur von Hölderlin vermittelten Schau erscheint auf diesem Hintergrund als extrem privat, subjektivistisch, ja als romantisierend im von ihm selbst abgelehnten Sinne. Magie scheint an die Stelle des Seins, des Denkens zu treten. Vierter, letzter Fragenkomplex. Die vorwiegend erkenntnistheoretische Interpretation von Heideggers Seinsdenken, wie ich sie früher versucht, an anderer Stelle versucht habe, muss angesichts dieser Gesichtspunkte und vor allem auch angesichts des Abschnittes vom letzten Gott in seinen Aphorismen zum Ereignis zumindest modifiziert werden. Heidegger hat sein ursprüngliches Anliegen, einen neuen, von der Tradition unverstellten Zugang zur Ontologie zu gewinnen, nicht durchgehalten. An die Stelle einer Lehre vom Sein des Seienden, auf dem Wege der Analyse des Erscheinens des Seins, trat mehr und mehr ein Künden des Seins im Sinne einer einer mythisch neu belebten Heilserwartung. Es geht um die Errettung des Menschen aus seiner Verfallenheit, jetzt nicht mehr der Verfallenheit an das Mann wie in seiner Zeit, sondern der Verfallenheit an die Metaphysik, an das Gestell, die Technik. Lag der ursprünglichen existenziellen und anthropologischen Dimension, die er selbst stets so heftig zurückgewiesen hat, siehe Humanismusbrief, etwa ein heilsgeschichtliches Schema zugrunde, würde also Karl Löwitz verdikt, somit auch Heideggers Versuch, aus der linear heilsgeschichtlichen Zeitvorstellung des Christentums auszubrechen, treffen, würde es auf Heidegger zutreffen. Soweit also die vier Fragenkomplexe, die sich mir bei einer Interpretation Heideggers stellen. Die von mir eingangs erwähnten drei Paradigmata in Heideggers Denken von Gott, also einerseits phänomenologische Neutralität gegenüber Theismus, Atheismus in der Phase der Existenzialontologie, andererseits zweitens Destruktion der christlich-personalen Gottesvorstellung im Projekt der Verwindung der Metaphysik, zur Gewinnung eines neuen Seinsverständnisses nach der Kehre, wobei das Sein in der Dimension des Göttlichen, des Heiligen angesiedelt ist. Und drittens die Evokation eines mythischen Gottes im Geviert, ja des letzten Gottes. Diese drei Paradigmata lassen keine klare Schlussfolgerung im Hinblick auf seine endgültige Meinung zum Verhältnis von Sein und Gott zu. Bemerkenswert ist jedoch, dass sich trotz der Destruktion der Ontotheologie, wie schon von mir angedeutet, die personale Dimension in Heideggers Rede vom Gott durchhält. Allerdings ähnelt diese eher der magisch-mythischen Vorstellungswelt des griechischen Polytheismus und Nietzsches Heilsvisionen vom Übermenschen als einer personalen Metaphysik auf der Basis des Begriffes der Reflexion. Das heißt, der sich selbst einholenden Subjektivität, des sich selbst denkenden Denkens. Insbesondere fehlt jede ethische Dimension, wie sie den christlichen Personalismus auszeichnet. Der Pankosmismus und wohl auch Pantheismus von Heideggers Seinsdenken, das ist eine der Interpretationsebenen, mit seinem Anliegen der Überwindung jeder Vergegenständlichung, steht jedoch im offenkundigen Gegensatz zu diesem seinem eigenen mythischen Reden über den Gott, die Götter in der Kategorie des Personalen. Kurz zusammengefasst, die verschiedenen Deutungsebenen lassen sich also, wenn man lediglich von den vorliegenden Texten ausgeht und nicht noch andere, vielleicht persönlich-biografische Informationsmöglichkeiten hat, nur schwer harmonisieren. Letztlich scheint jedoch auch in den Texten vom Ereignis und deshalb auch das Motto, das ich eingangs erwähnt habe, das Sein mit Y geschrieben, über dem Gott zu stehen, wenn Heidegger vom Wachsen eines möglichen Nährbodens für eine ursprüngliche Fragwürdigkeit des Seins spricht. Ich zitiere ihn, die den Spielraum der Entscheidung darüber öffnet, ob das Sein noch einmal eines Gottes fähig wird. Angesichts der Widersprüchlichkeit der Texte, die ich nun glaube, eindringlich vor Augen geführt zu haben, könnte kontrapunktisch gewissermaßen ein Hinweis seines Bruders Fritz Heidegger von Nutzen und Interesse sein, den er in einem Brief an mich formuliert hat, im Zusammenhang also mit diesem Problem Gottesfrage bei Heidegger. Und ich bringe dieses Zitat kontrapunktisch sozusagen zum Abschluss. Das ist der Interpretationsgesichtspunkt, den sein Bruder aus der Kenntnis seines Lebens und Werkes einbringt. Ich zitiere aus diesem Brief vom Jahre 73. Immer muss man im Auge behalten, dass Heidegger nichts anderes denkt als Gott. Nur von Gott ist die Rede, der nur scheinbar vom Sein überragt wird. Ende des Zitats und meine Ausführung. Adesso io direi, Nicoletti anzi mi ha detto, insomma, prima di riferire, che facciamo una breve pausa di 10 minuti, 12, e dopo facciamo una conversazione sulle relazioni fatte e dopo avremo ancora qualche conversazione. Va bene? Allora 10 minuti di relax. Poi a luna si mangia. Seine Kritik gipfelte in der Formulierung, dass Heidegger den Mythos restauriere. Sie sprachen von der Restauration des Mythos, von dogmatischer Willkür, von der Naivität des Mythos bei Heidegger, von der Preisgabe jeder kritischen, erkenntnistheoretischen Reflexion und einiges mehr. Nun, dazu ist Folgendes zu sagen, wenn ich das anschließen darf an die Beiträge zur Philosophie. Die Beiträge zur Philosophie sind das zweite Hauptwerk Heideggers. Und das sagen Otto Pögeler und ich nicht, weil wir eine besondere Vorliebe für dieses Werk, aus welchen Gründen auch immer, hätten, sondern weil Heidegger das selber zu verstehen gegeben hat und in den Beiträgen zur Philosophie auch sagt. Um es kurz zu sagen, die Beiträge zur Philosophie sind die erste Durchgestaltung des gesamten Fugenbereiches der Wahrheit des Seins in seiner Wesung als Ereignis. Und das ist kein Rückfall in den Mythos. Heidegger macht nicht den Weg vom Logos zum Mythos zurück, sondern der Logos im seinsgeschichtlichen Denken Heideggers ist und bleibt der Logos der hermeneutischen Phänomenologie. Um das aber einzusehen, bedarf es zunächst einmal eines Verständnisses dessen, was für Heidegger Phänomenologie besagt. Das genügt nicht, dass man sich die Inhalte seiner phänomenologischen Daseinsanalytik aneignet, sondern dass man nachvollzieht, wie Heidegger anschließt an Husserls Methodenbegriff, wie er ihn aus sachlichen Gründen verwandelt hat, was dann hermeneutische Phänomenologie in Sein und Zeit heißt und wie die hermeneutische Phänomenologie sich dann auf dem Weg des Übergangs in das seinsgeschichtliche Denken mitgewandelt hat. Sie suchen eine Möglichkeit, sich interpretierend in den Beiträgen zur Philosophie zurechtzufinden. Sie greifen aber nur nach den Mitteln, die ihnen bisher die Tradition vorgegeben hat. Sie kennen einerseits die Mittel aus der Metaphysikgeschichte und sie kennen andererseits die Mittel des Mythos. Und übersehen dabei aber, dass hier Heidegger in ein Denken vorgestoßen ist, das Diesseits oder Jenseits, wie Sie wollen, des mythischen und des metaphysischen Denkens sich vollzieht. Also kein Mythos, sondern der Logos, aber der Logos der hermeneutischen Phänomenologie. Und die muss man sich erarbeiten. Wenn man das nicht tut, dann bleiben die Beiträge zur Philosophie eine lockere Sammlung von Aphorismen. Die Beiträge zur Philosophie sind ein in sich streng gefügtes Werk, die sechsfach gefügte Fuge. Man muss wissen, was es heißt, was Heidegger denkt in der Fügung des Anklangs. Was es heißt, der Übergang vom Anklang zum Zuspiel, vom Zuspiel zum Sprung, vom Sprung zur Gründung. Das ist alles hermeneutisch, phänomenologisch gedacht. Das möchte ich also nur als Entgegnung sagen, so wie Sie das hier, Herr Kollege Köchler, in den Raum gestellt haben, so konnte das unmöglich im Raume unwidersprochen stehen bleiben. Das war das eine. Wenn ich jetzt noch etwas sagen darf zu den Ausführungen von Herrn Professor Koret. Moment, ja. Wenn ich zunächst etwas sagen darf zu dem Thema Sein und Nichts. Auch das möchte ich nur jetzt in einer Gegenthese hier hinstellen, ohne dass wir das im Einzelnen, denn dazu bräuchten wir die Texte natürlich. Nicht? Nur meine Gegenthese würde also so lauten: Heidegger hat niemals gesagt, weder in Sein und Zeit noch in Was ist Metaphysik, das Sein ist das Nichts. Und deshalb hat Heidegger auch nie später dann diese These gleichsam widerrufen und gesagt, das Sein entschleiere sich als das Nichts. Diese Sätze sind ganz anders zu verstehen. Heidegger hat von vornherein mit dem Einsatz der Seinsfrage in Sein und Zeit die Zusammengehörigkeit von Sein und Nichts gedacht. Und was er an verschiedenen Gestalten des Nichts in Sein und Zeit herausgestellt hat, muss verstanden werden als die Weise, wie Sein sich als Nichts erschließen kann. Aber das Sein hat nicht etwa im Horizont des Denkens von Sein und Zeit zunächst nichts Charakter, denn was heißt denn Sein bei Heidegger in Sein und Zeit und in den Grundproblemen der Phänomenologie? Sein gliedert sich in eine Fünffalt von Seinsweisen: Existenz, Zuhandenheit, Vorhandenheit, Leben und Bestand. Und jede dieser Seinsweisen zeichnet eine bestimmte Weise des Was-Seins bzw. des Wer-Seins vor. Also das Problem der Grundartikulation des Seins in Was bzw. Wer-Sein und in die Seinsweisen. Und hier ist nicht die Rede vom Nichts, aber zu dem so zu verstehenden Sein, Sein in der ontologischen Differenz zum Seienden, Sein in der Grundartikulation von Was-Sein bzw. Wer-Sein und den Seinsweisen, dann die Sein in der Mannigfaltigkeit der Seinsweisen und die Frage nach der Einheit dieser Mannigfaltigkeit der Seinsweisen und die Frage nach der Wahrheit des Seins, das heißt nach dem eigenen Wahrheits- als Enthülltheitscharakter des Seins, zu diesem so in sich reich gegliederten Sein hat von vornherein das Nichts gehört. Das Nichts, das gleichsam eine Seite des Seins ist, weil das Sein in sich nicht geschieden ist vom Nichts, sondern Sein und Nichts sind in sich zusammengehörig, noch in einer anderen, nicht metaphysischen Weise wie bei Hegel, im Ausgang der Logik. Das wollte ich also nur als Gegeninterpretationsthese hier in den Raum stellen, damit und vielleicht noch kurz die Kehre. Nun, seitdem die Beiträge zur Philosophie auf dem Tisch liegen, ist ja nun endgültig die Frage geklärt und die sollte in Zukunft nicht mehr kontrovers diskutiert werden, denn es gibt auch einmal abgeschlossene Fragen in der Philosophie. Die Kehre hat sich nicht erst zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, also Ende der 30er Jahre, vollzogen, sondern die Kehre vollzieht sich in dem Augenblick, in dem Heidegger den transzendental-horizontalen Ausarbeitungsweg von Sein und Zeit und der Marburger Vorlesungen aufgibt, das heißt von ihn überwindet in einer bestimmten Weise und übergeht in den seinsgeschichtlichen Ausarbeitungsweg. Und der beginnt bei ihm mit dem, ungefähr mit dem Jahre 1930, wird von ihm durchdacht und in ausgearbeitet oder sagen wir mal in vorläufiger Weise ausgearbeitet in einer Fülle von Manuskripten von 1930 bis 1936. In diesen 6 Jahren hat Heidegger das Grundgefüge der seinsgeschichtlich angesetzten Seinsfrage so weit geklärt, dass er jetzt daran gehen kann, von 36 bis 38 die Beiträge zur Philosophie als die erste systematische Zusammenfügung des seinsgeschichtlichen Denkens auszuarbeiten. Und die Kehre, was ist die Kehre? Die Kehre ist die geschichtliche Wesungsweise der Wahrheit des Seins selbst als Ereignis. Denn, was heißt überhaupt Ereignis? Wie kommt Heidegger zum seinsgeschichtlichen Denken? Ganz kurz und thesenhaft gesagt, durch die große phänomenologisch-hermeneutische und nicht mystische Erfahrung, dass die Geworfenheit des geworfenen Entwurfs in Sein und Zeit noch nicht phänomenologisch ausgeschöpft ist, sondern dass sie phänomenologisch erst dann voll erfahren wird, wenn sie erfahren wird, in ihrer Herkunft aus dem ereignenden Zuwurf. Und diese eine einfache phänomenologische Erfahrung zeigt zugleich den Weg, wie überhaupt die Geschichtlichkeit des Seins gedacht werden kann. Denn in Sein und Zeit ist nur die Geschichtlichkeit des Daseins in seinen Möglichkeiten des In-der-Welt-Seins gedacht. In Sein und Zeit ist noch nicht die Erschlossenheit, die Wahrheit des Seins selbstgeschichtlich gedacht. Und nun dieser Gegenschwung, wie Heidegger sagt, der ereignende Zuwurf für den ereigneten, früher hat es geheißen, geworfenen Entwurf. Diese Bewegung des ereignenden Zuwurfs für den ereigneten Entwurf, nämlich des Daseins. Das ist das Ereignis und das ist die Kehre. Die Kehre ist ein anderes Wort für Gegenschwung, das heißt für die Bewegung, für die ontologisch-seinsgeschichtliche Bewegung von ereignendem Zuwurf und ereignetem Entwurf. Das ist die Kehre und der Einblick in dieses kehrige Wesen der Wahrheit des Seins, dieser Einblick ist eo ipso, kann man nun sagen, die Kehre im Denken Heideggers, nämlich der Wandel von der transzendental-horizontalen Blickbahn zur seinsgeschichtlichen Blickbahn. Und in diesem Sinne hat er im Humanismusbrief 1946-47 die Kehre auch angesprochen. Nur damals haben wir alle noch nicht gewusst, dass die Kehre in dieser Weise gedacht worden ist, nämlich in den Beiträgen zur Philosophie. Das wollte ich also nur als Ergänzung dazu sagen. Ich glaube nämlich wirklich, dass diese Frage nun durch die Veröffentlichung der Kehre, der Beiträge zur Philosophie, die Frage, was hat es eigentlich mit der Kehre letztlich auf sich, die ist jetzt eindeutig beantwortet. Und um diese eindeutige Antwort muss man sich also selbst bemühen. Und natürlich, das haben Sie auch beide herausgestellt, das möchte ich betonen aus der Kenntnis, aus meiner Kenntnis der Dinge, dass mit dem, das war eine sehr gute Formulierung, wenn ich so sagen darf, eine sehr einprägsame Formulierung, innerhalb der transzendental-horizontalen Blickbahn Also das ist die Philosophie von Sein und Zeit und die Marburger Vorlesungen, alles was dazugehört. Was ist mit der Physik vom Wesen des Grundes, Kant Buch, alles gehört zu dieser transzendental-horizontalen Blickbahn. Hier Heidegger sich phänomenologisch neutral verhält. Die phänomenologische Neutralität ist, finde ich, ein sehr geschicktes Wort. Neutral gegenüber der Gottesfrage, wobei natürlich die Neutralität gegenüber der Frage nach Gott, mit dem Gott natürlich der christliche Gott gemeint ist. Für den er aber immerhin in Phänomenologie und Theologie, oder das Korrektiv der Daseinsanalytik gibt. Nicht direktiv, aber korrektiv. Sie erinnern sich an die formale Anzeige und diese Dinge. Und dass in dem Augenblick, in dem die Seinsfrage ursprünglicher erfahren wird, es ist in der Tat eine ursprünglichere Erfahrung, ursprünglicher herausgedreht aus der transzendental-horizontalen Blickbahn in die seinsgeschichtliche Blickbahn, ein immanenter Wandel, in dem Augenblick taucht die seinsgeschichtliche Gottesfrage bei Heidegger auf. Die taucht also auf bereits Anfang der 30er Jahre. Und zu dem Verhältnis von Sein und Gott werden wir hier im Laufe der Tagung noch genügend Gelegenheit haben. In der Tat, es ist so, dass eben der seinsgeschichtliche Gott einmal im Horizont der ontologischen Differenz und zum anderen im Horizont der theologischen Differenz gedacht werden muss. Aber man wird nicht sagen dürfen, da gibt es ganz eindeutige Formulierungen von Heidegger in den Beiträgen, das Sein selbst als Ereignis ist nicht Gott, sondern ist nicht der Gott, sondern der Gott kann nur erscheinen innerhalb des Ereignisses und nicht so, dass wir die Hände in die Hosentasche tun und nun warten, bis dieser Gott auf uns zukommt, sondern die Ankunft des dieses von Heidegger vorgedachten seinsgeschichtlichen Gottes ist wiederum zu denken in der Kehre des Ereignisses. Und der ereignete Entwurf ist ja die Existenz, die Seinsweise des Daseins. Das heißt, er kommt nicht über uns, sondern wenn er kommt in der Weise des ereignenden Zuwurfs, dann nur so, dass er im ereigneten, das heißt im geworfen ereigneten Entwurf aufgenommen und empfangen und entworfen wird. Das ist natürlich etwas anderes, als wenn man sagt, dass es hier nur ein über uns kommen des Gottes ist. Also abschließend darf ich vielleicht nur noch einmal sagen zu dem Vortrag von Herrn Professor Köchler. Sie sagten, religiöse Erfahrung schließt rationales Denken nicht aus. Selbstverständlich, wenn Sie so wollen, auch für Heidegger, alles, was der später Heidegger gedacht hat, hat seine eigene Rationalität. Nur, dass die Rationalität nicht die Rationalität der Ratio der Vernunft ist, sondern des Logos der Phänomenologie. Ich danke Ihnen. Soll ich hier beenden? Ja, ganz kurz, vielleicht zum Letzten. Ich möchte nur verweisen auf ein Zitat, das ich gebracht habe, was also diese Passivität betrifft. Da heißt es in den Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung 37, die Götter können nur dann ins Wort kommen, wenn sie selbst uns ansprechen und unter ihren Anspruch stellen. Das habe ich gemacht. Aber darf ich dazu ganz kurz sagen? Das sozusagen. Genau. Natürlich muss man viele Schritte setzen. Ja, aber Herr Kollege Köchler, das ist ja das, was Heidegger an dieser Stelle sagt, ist die Struktur des ereignenden Zuwurfs. Das ist doch klar, dass wir nicht von uns aus den Gott holen können. Das sagt doch auch schon die augustinische und die lutherische, ich bin Protestant, Gnadenlehre. Nicht sicher, aber ich wollte eben nur auf diesen Gesichtspunkt verweisen. Generell kann ich nur sagen, mein Anliegen war nicht das einer immanenten Interpretation, die sich deckt mit dem Selbstverständnis des Heideggers, das man ja jetzt da nicht mehr unter uns fällt, nur rekonstruieren kann, sondern mein Anliegen war, aus meiner Sicht der Philosophie, das habe ich, glaube ich, auch angedeutet, die letztlich zurückgeht auf erkenntniskritisch-transzendentalen Ansatz, aus meiner Sicht der Philosophie eine Wertung dieser Gottesproblematik bei Heidegger vorzunehmen und aus dieser Sicht auch hinzuweisen auf Inkonsistenzen. Und Sie haben auch gesprochen etwa vom Ereignis. Ich kann nur eines sagen, man kann sich hier nicht ausdiskutieren, man müsste wirklich jeden Satz nehmen und Wort für Wort das durchgehen, anders geht es nicht. Wenn Sie nehmen den Vortrag Zeit und Sein, da kann ich nur feststellen, dass ich manchmal einfach beim besten Willen nicht rekonstruieren kann eine Abfolge und dass manches ausschaut wie ein Spiel mit der Sprache. Natürlich würde da gesagt werden, das ist beabsichtigt, wie auch immer. Und den Eindruck habe ich auch vom Ereignis, also bei diesem Band. Ich habe nie bestritten, dass das das zweite Hauptwerk von Heidegger ist. Das wird durchaus so sein, in der eben Fülle und des Erarbeiteten und in der Konsequenz der Ausarbeitung. Ich sage nur, und ich habe mir das jetzt eben speziell angeschaut mit ihm, Blick auf die Gottesproblematik, aber auch die anderen Formulierungen mir angesehen. Ich sage nur, dass man sich praktisch vollkommen hineinbegeben muss, eintauchen muss in diese persönliche Welt, dieses Martin Heidegger, wenn man darüber dann noch argumentativ reden will. Und das kann man nur mit anderen, die ebenso eingetaucht sind oder sich haben taufen lassen sozusagen, die auch in diesem Geist leben. Ich sehe bis jetzt nicht, aber es hat hier keinen Sinn, in so kurzen Thesen das zu diskutieren. Ich glaube, das wäre dann auch von beiden Seiten unfair. Ich sehe bis jetzt nicht, inwiefern der Weg Heideggers in Richtung eben eines dichterischen Denkens und weg von der Philosophie, inwiefern dieser Weg wirklich eine Verbindung der Metaphysik im Sinne des Erreichens eines tieferen, kritischeren oder wie auch immer Standpunktes darstellt. Ich empfinde das auch im Vergleich etwa mit Walter F. Otto, der ihm sehr nahe stand, der auch zur Festschrift einen Beitrag geleistet hat. Beide sind offenbar so stark von Hölderlin fasziniert gewesen. Beiden hat Hölderlin das Griechentum vermittelt. Ich sehe da einfach eine neue, fast romantische Verklärung, wie sie mir bei Hölderlin sehr gefällt und wie sie mir stimmungsmäßig auch sehr liegt, des Griechentums. Ich sehe aber in dieser Art von letztlich Polytheismus, es ist ja interessant, Heidegger spricht fast immer nur von Gott in bestimmten Artikeln, der Gott oder die Götter, nie von Gott. Warum? Nur sein Bruder schreibt dann von Gott in der Interpretation. Er ist ein sehr begabter Mensch gewesen, ein interessanter Mensch, Fachphilosoph, nein. Er ist hochstilisiert worden, als ob er der große Gesprächspartner wäre. Sicher nicht, aber er kann ihn persönlich einschätzen, deshalb habe ich gesagt, das wäre sozusagen eine biografisch zusätzliche Informationsmöglichkeit, wenn man nun etwas sagen will, eben über Heideggers Religiosität etc. Und deshalb habe ich das sozusagen als Kontrapunkt am Schluss noch gebracht. Ich glaube, man kann es, man müsste wirklich dann das alles Satz für Satz durchgehen. Zwei Dinge würde ich gerne dazu sagen, wenn es recht ist. Ich will hier natürlich nicht allein das Wort führen. Sie sagen, man muss dann eingetaucht sein in die private Welt Heideggers. Kein großer Denker entfaltet in seinen großen Werken eine private Welt, sondern die Welt der Philosophie. Und Heidegger gehört zu den wenigen Großen. Auch Hegel hat in der Phänomenologie des Geistes keine private Welt entfaltet, sondern die eine große Philosophie seiner Zeit. Und das gilt für Heidegger auch. Und es ist doch, Herr Kollege Köckler, eine hermeneutische Conditio sine qua non, dass wenn ich über das Werk eines Denkers spreche, dass ich so tief wie möglich in es eindringe und es zunächst einmal immanent voll interpretiere, so weit wie mein geistiges Vermögen des Nach- und Mitvollzugs reicht. Und erst dann kann ich von einem anderen Standort aus eine Kritik üben. Aber ich meine, zunächst einmal hätten wir, und das möchte ich uns allen sagen, lange zu tun, um uns mit diesem natürlich höchst befremdlichen Werk der Beiträge zur Philosophie zu vertiefen. Ich habe bereits das zweite Hauptseminar in Freiburg hinter mir und werde im Sommersemester ein drittes Seminar über die Beiträge durchführen. Da kann man natürlich nur wirklich satzweise vorgehen, aber man muss dabei die ganze innere Struktur, die ein bisschen versteckt ist, die ist deswegen versteckt, weil Heidegger das Werk gar nicht für die Veröffentlichung geschrieben hat, sondern für sich selbst. Hätte er es veröffentlicht, hätte er es wahrscheinlich nochmal etwas umgeschrieben. Das eine, das andere, also ich meine, wenn ich interpretiere, ich tauche nicht nur in den Geist der heideggerschen Texte ein, wenn ich Kant interpretiere in Vorlesungen, Seminaren, da tauche ich ein in den Geist Kants. Ich meine, das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Das erfordert also, das ist eine hermeneutische Forderung. Dann die dichterischen Texte, sagen Sie. Das wird so oft gesagt. Das ist aber zu kurz, denn hier muss man sich folgendes Thema bei Heidegger klar machen: Dichten und Denken. In seinem letzten großen Text über dieses Thema, 1958, 59 in Freiburg gehalten, die drei großen Vorträge, das Wesen der Sprache, dort wird die Nachbarschaft von Denken und Dichten bedacht. Ich halte gerade eine Vorlesung darüber, die ich demnächst als Buch veröffentlichen werde. Die Nachbarschaft von Dichten und Denken, und da prägt Heidegger das wunderbar klare Wort: Die Nähe von Denken und Dichten ist bestimmt durch eine zarte, aber helle Differenz. Eine zarte Differenz. Weil Dichten und Denken sich näher sind als Denken und Wissenschaft. Aber diese zarte Differenz ist zugleich eine helle. Und die Helligkeit besagt hier, dass weder das Denken in das Dichten übergeht, noch das Dichten in das Denken übergeht. Und Denken und Dichten sind zwei ausgezeichnete Sageweisen, weil zwei ausgezeichnete Weisen des Verhältnisses zum Wesen der Sprache, aber nicht so, dass die Philosophie das Denken Heideggers Anleihen macht, dunkle Anleihen bei der Dichtung. Nun kommt es darauf an, ja, Sie schütteln den Kopf, Herr Kollege, aber jetzt kommt es darauf an, den eigenständigen Denk- und Sprech- und Sagecharakter dieses seinsgeschichtlichen Denkens herauszuarbeiten. Eine große Gefahr ist immer die, dass man sich umsieht in der Tradition nach Mustern, was hat es alles schon gegeben, so als ob das, was hier einer sagt, nur nach irgendeinem schon vorgegebenen Muster gesagt sein kann. Wir müssen auch mit der Möglichkeit rechnen, dass ein Denken aufbricht, das zu ganz neuen Ufern aufbricht. Denn das gab es früher auch schon mal in der Denkgeschichte, nicht? Und deswegen muss man sich diesen scheinbar halb poetischen Charakter der späteren und späten Texte Heideggers, den muss man sich so erarbeiten, dass es die eigenständige Sage und Sprechweise des seinsgeschichtlichen Denkens ist, das in sich aber ausweisbar und nachvollziehbar ist, aber nur unter der Voraussetzung, dass man sich in die Bedingungen der hermeneutischen Phänomenologie des frühen und des späten Heidegger eingearbeitet hat. Ich danke Ihnen. Entschuldigung, dass ich so lange gesprochen habe. Ich will nicht unbescheiden sein, aber ich bin durch Ihre beiden... Ja. Schön, ja. möchte es sehr kurz machen. Vor allem bin ich sehr dankbar für die äußerst kenntnisreichen und differenzierten Ergänzungen, die Sie zu unseren Referaten gebracht haben. Immerhin, wir haben in Ihnen einen der besten und bekanntesten Heidegger-Kenner überhaupt unter uns, und der kann natürlich im Einzelnen uns sehr vieles sagen, was wir, was wenigstens ich, so differenziert gar nicht weiß. Vielleicht darf ich zuerst zu Ihrer Diskussion mit Professor Köchler etwas sagen. Eigentlich nur eine Frage. Sie sprechen von phänomenologisch-hermeneutischem Logos, der sich bei Heidegger durchhält von Sein und Zeit bis in die Spätzeit. Meine Frage wäre nur, womit ich mich in etwa dem Anliegen vor dem Problem von Herrn Köchler anschließen möchte, ob gerade ein derartig phänomenologisch-hermeneutisches Denken, das in seiner Weise wirklich Denken des Logos sein will, ob gerade ein solches Vorgehen die mythisch-magische Aussagen des späten Heideggers rechtfertigt, erreicht, methodisch denken kann. Nur als Frage. Für mich eine echte Frage. Weiter zu den beiden Fragen, die Sie, oder Einwänden, die Sie mir gegenüber gemacht haben, nur ganz kurz. Erstens Sein und Nichts. Sicher hat Heidegger niemals direkt die These ausgesprochen, Sein ist nichts, wohl aber führt Sein und Zeit eben doch zur Zeitigkeit, Nichtigkeit und so weiter. Und dann später die Deutung, dass nichts wehst als das Sein, jedenfalls die Zugehörigkeit. Ich sehe darin nur eine wertvolle Ergänzung dessen, was ich gesagt habe. Ich möchte ihm nicht widersprechen, sondern nehme es dankbar an, dass man natürlich da in der Ausdrucksweise vorsichtig sein muss und dass in seiner Zeit selbstverständlich schon verschieden gestufte Seinsweisen des Daseins bzw. der existenziellen Seinsverfassung aufgezeigt werden sollen. Dankeschön. Jetzt zweites zur Kehre. Auch da kann ich mich Ihnen eigentlich nur anschließen. Vor allem darin, dass die Kehre schon relativ früh anzusetzen ist. Nicht erst in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, also ab ungefähr 40 bis 46, sondern schon in den 30er Jahren. Das habe ich in meinem Referat übrigens auch schon angedeutet. Nur jetzt in der Deutung der Kehre ist vielleicht auch die Differenz gar nicht so groß. Ich habe gesagt, auf die einfachste Formel gebracht, ich wollte es irgendwie formelhaft ausdrücken, nicht mehr das Sein wird vom menschlichen Seinsverständnis, sondern das menschliche Dasein wird vom Sein her gedacht. Natürlich war damit schon gemeint, eben mit einem seinsgeschichtlich verstandenen Sein, das von sich aus uns das Seinsgeschick zuweist. Also ich glaube, darin ist überhaupt keine wesentliche Differenz, und ich nehme Ihre Ergänzung und Korrektur gerne an. Dankeschön. Danke vielmals, Edewitis. Du wolltest etwas dazwischen sagen. Wollen Sie hier? Ich möchte eine Frage zu Professor Goret stellen, weil das Referat von Herrn Köchler sehr wichtig ist, aber vielleicht zu kompliziert zu diskutieren. Ja, vielleicht könnten wir darauf persönlich darüber sprechen. Ja, wenn ich Ihr Referat gut verstanden habe, so habe ich den Eindruck gehabt, dass Sie der Möglichkeit gegenüber einer Zusammentreffen zwischen Heidegger und die katholische oder christliche Philosophie zurückweisend sind. Sie meinen, dass dieses Treffen nicht im Grunde kaum möglich sei. Also ich meine, dass die Hypothese, die Max Müller und auch andere getan hatten, dass man eine dritte Stufe als theologische Differenz von Heidegger her entwickeln könnte. Diese Hypothese oder diese Hoffnung ist enttäuscht worden, ja, weil es ist nicht möglich, wenn durch Heidegger oder mit Heidegger zum Ipsum esse Subsistenz zu kommen, ja, weil der Ansatz von Heidegger im Grunde und im weiten Sinne transzendental bleibt, ich meine, das nicht im Sinne von subjektivistisch, sondern transzendental, wie zum Beispiel Schäffler herausgestellt hat. Ja. Und mit Heidegger kommen wir nie zum Ipsum esse Subsistenz, ja, weil das Ipsum esse per se ist. In Heidegger ist immer das Sein in Beziehung zum Menschen, zur Welt und so weiter. Also dieser Weg, die vielleicht auch Lotze und Max Müller ja, so zu sagen herausgestellt hatten, ist nicht möglich. Aber es gibt vielleicht eine andere Möglichkeit, einen anderen Weg. Vielleicht könnte Heidegger dazu beitragen, dass die christliche Philosophie zwischen das Absolute der ontologischen Besinnung oder Reflexion, wie Sie sagen wollen, ja, und der Gott der religiösen Erfahrung, die auch phänomenologisch betrachtet und thematisiert werden kann, diesen Unterschied zwischen diesen beiden Stufen oder Bereiche, wie Sie sagen wollen. Und ich beziehe mich jetzt genau auf Welte, der den phänomenologischen Unterschied, wenn wie er diesen Unterschied nennt, auch von Heidegger her aufgenommen hat. Das wäre der Unterschied zwischen der Gott der Metaphysik, der Gott der Philosophen und der göttliche Gott. Also mit der ontologischen Besinnung oder Reflexion kommen wir nur zu einem Geheimnis, absoluten Geheimnis. Ja. Aber Gott ist eine Sache der Epiphanie, wie Welte sagt, ja. Gott, sagt Welte, ich glaube, ist eine epiphanische, ich erinnere mich jetzt nicht ganz gut genau, eine epiphanische Realität und so weiter. Bitte? Ja, eine Reihe, ja. Also, vielleicht die katholische Philosophie könnte in diese Richtung von Heidegger befruchtet werden. Ja? Und ich beziehe mich explizit auf Welte für diese, auch um eine Religionsphilosophie entwickeln zu können. Eine Religionsphilosophie ist nicht im traditionellen Thomismus enthalten, zum Beispiel. Ja? Ich meine, weil es gibt keinen Unterschied zwischen der Gott der Ontologie und der Gott der religiösen Erfahrung, die, wie ich sagte, phänomenologisch betrachtet werden kann. Diese phänomenologische Bestimmung vielleicht ist etwas, das man von Heidegger, von katholischem Standpunkt aus übernehmen kann, wie Welte getan hat. Dankeschön. Soll ich da versuchen, darauf zu antworten? Auch nicht ganz leicht. Erstens, ich meine in der Tat, dass von dem Sein, auch seinsgeschichtlich verstandenem Sein Heideggers, kein direkter Weg zu Gott, christlich verstanden, führt. Jedenfalls hat es verschiedentliche Versuche, gerade auch, weil Sie christliche Theologie und Philosophie ansprechen, gerade auch im Raum Katholik. Oh, gut, Philosophie, gut. Es hat verschiedene Versuche gegeben, besonders in früheren Jahrzehnten, das Sein Heideggers weiter sicher, nicht geradlinig, sondern weiter entfaltend und so weiter auszulegen als ein absolutes Sein Gottes, Esse Subsistens. Für mich also ganz repräsentativ dafür ist mein einziger Lehrer Lotz, den Sie auch kennen, der sein Leben lang immer sich bemüht hat, von Heidegger her jetzt zu einem subsistierenden Sein Gottes zu kommen. Das halte ich in der Tat für unmöglich. Und zwar deshalb, weil es einen doch schon fehlinterpretierten oder schief interpretierten Heidegger voraussetzt. Es macht aus dem Sein, wie Heidegger es versteht, etwas ganz anderes. Ich glaube, das ist stimmt nicht ganz. Ja. Insofern weiter, ob man jetzt das seinsgeschichtliche Verständnis Heideggers jetzt irgendwie religionsphilosophisch fruchtbar machen könnte, bis hin zu einem Erfahren des Erscheinen Gottes. Ich glaube, man muss sich darüber klar sein, bei Heidegger ist das Sein als Seinsgeschichte gedacht, gewissermaßen der letzte Horizont, innerhalb dessen das geschehen müsste. Nicht so, als ob ein eventuell erscheinend, geschichtlich erscheinender Gott diesen Horizont der Seinsgeschichte noch einmal übersteigen könnte und von außen her jetzt in unsere Seinsgeschichte eintreten oder eingreifen könnte. Er wäre also, um noch einmal eben als Seiendes, umgriffen und überstiegen von dem alles umfassenden Seinsgeschehen. Und insofern habe ich gerade im Hinblick auf ein voll verstandenes Gottesbild, Gottesbegriff, da meine größten Bedenken. Noch ein dritter Aspekt, ich weiß nicht, ob ich alles heraus aufgreife, was Sie sagten. Noch ein dritter Aspekt, Sie sagten, dass Heidegger transzendentalphilosophisch bleibt und deshalb nicht zu einem in sich seienden, also Actus Essendi oder etwas vorderiger. Nun, zu dem ersten Aspekt könnte man natürlich schon viel sagen, dass Heidegger transzendentalphänomenologisch anfängt und so weiter. Später spricht er, glaube ich, nie mehr von Transzendentalphilosophie. Eigentlich nie. Ich glaube, das hängt bei Heidegger sehr mit der Kehre zusammen, mit der recht verstandenen Kehre. Der transzendentalphilosophische Ansatz des frühen Heidegger steht eben im Dienste dessen, den Sinn vom Sein aus einer Analyse oder Hermeneutik des Daseins her zu entwickeln. Und nach der Kehre, wo das Dasein vom Seinsgeschehen her interpretiert wird, fällt das gewissermaßen weg oder bleibt vorausgesetzt. Irgendwie als Zugang vorausgesetzt mag sein. Aber ein anderer Aspekt dazu. Ich möchte durchaus nicht ausschließen, dass man trotzdem gerade transzendentalphilosophisch nicht nur überhaupt zu einem realen Sein, sondern auch zu einem vorausgesetzten absoluten Sein vordringen kann, nämlich es als transzendentale Voraussetzung, jetzt spreche ich nicht mehr in der Sprache Heidegger, sondern wenn Sie wollen in metaphysischer Sprache, in meiner Sprache, man kann voraussetzen, dass Sein in seiner Unbedingtheit, unbedingten Geltung voraus bejaht, Bedingung der Möglichkeit des Denkens, schon des Fragens und Wissens, aber auch jeden anderen geistigen Personalvollzugs, auch des Wollens und Handelns und so weiter ist. Also schon reales Sein, sogar unbedingt gültiges reales Sein, als Bedingung seiner Möglichkeit voraussetzt. Ich kann das jetzt natürlich nicht weiter aufweisen, darüber habe ich vor 30 Jahren ein sechsbändiges Buch geschrieben. Aber ich sage nur, dass ein transzendentalphilosophischer Ansatz ein Vordringen zur Realität des Seins, so schließt zur unbedingten Realität des absoluten Seins durchaus nicht ausschließt, wenn man die Transzendentalphilosophie nicht nur subjektivistisch verengt sieht, nicht? Ja, gut. Soll ich zu noch etwas? Nein, ich glaube, es gibt. Alles erklärt? Ja, ich, nicht alles. Ich danke den beiden. Ist noch etwas klar? Für diese polemische Stunde, aber es war so schön, dass Sie so diese Seite nachgedacht haben. Jetzt kommt auch der. Na, jetzt. Noch eine Woche? Ja, muss ich eine Viertelstunde laufen, um 1 Uhr haben wir Essen, nicht? Nachher kommen die anderen. Die Kommunikation. Die Kommunikation. Ja, die Kommunikation war diese, war das Gespräch. Ja, nachher. Ich war sehr drin. So, 15 Uhr, wir haben es. Iniziamo le riunioni pomeridiane. La prima relazione sarà tenuta dal professor Friedrich Hermann. Il professor Hermann è una personalità di grande spicco sia dal punto di vista filosofico in generale nel pensiero contemporaneo tedesco, ma in particolare per quello che riguarda il pensiero di Heidegger, perché è il curatore dell'opera postuma di Heidegger stesso. Quindi, vista l'importanza dell'opera postuma, vista anche la bravura del professore, pensiamo che la relazione che terrà sarà di fondamentale importanza. Perciò siamo ben lieti di poter avere tra noi il professor Hermann, lo ringraziamo e gli diamo la parola. Egli parlerà sul problema del sacro, della divinità di Dio nel pensiero di Heidegger. Quindi do la parola al professor Hermann e lo ringrazio in anticipo di quello che ci dirà. Grazie. Verehrte Damen und Herren, zunächst möchte ich sehr herzlich danken für die ehrenvolle und liebenswürdige Einladung zu diesem Symposium. Mein Dank richtet sich an Herrn Professor Penzo und an das Instituto di Scienze Religiose. Das Thema meines Vortrages lautet das Heilige, die Gottheit und der Gott im seinsgeschichtlichen Denken Heideggers. Nach einer kurzen Vorbemerkung spreche ich zunächst über das metaphysische Seinsverständnis als Blickbahn für die metaphysische Wesensbestimmung von Mensch und Gott. Sodann im zweiten Abschnitt über das seinsgeschichtliche Wesen des Menschen in seiner Zugehörigkeit zur Wahrheit als der Lichtung des Seins. Und drittens und letztens über die Lichtung des Seins als der offene Bereich für das Heilige, die Gottheit und den Gott. Eine kurze Vorbemerkung. In seinem 1946 an Jean Beaufré gerichteten Brief über den Humanismus entfaltet Heidegger innerhalb der seit 1930 sich anbahnenden und von 1936 bis 1938 in den Beiträgen zur Philosophie erstmals ausgearbeiteten seinsgeschichtlichen Blickbahn der Seinsfrage einige Grundzüge seines seinsgeschichtlichen Gottesdenkens. Während das metaphysische Gottesdenken geprägt ist durch die Verschlossenheit gegenüber der ontologischen Differenz von Sein und Seiendem und gegenüber der theologischen Differenz von Sein und Gott, zeigt Heidegger erstmals in den Beiträgen zur Philosophie und im Anschluss daran im Brief über den Humanismus sowie in der gleichzeitig verfassten Holzwege-Abhandlung Wozu Dichter, zeigt Heidegger also, wie die Gottesfrage ursprünglicher philosophisch anzusetzen sei, ursprünglicher nämlich im Horizont der Frage nach dem Wesen als der geschichtlichen Wesung der Wahrheit des Seins als Ereignis. In Anbetracht der zur Verfügung stehenden Zeit beschränken sich die folgenden Ausführungen auf die Darstellung der seinsgeschichtlichen Gottesfrage im Brief über den Humanismus im Rückblick auf die Beiträge zur Philosophie. Ich komme zum ersten Abschnitt meines Vortrages, das metaphysische Seinsverständnis als Blickbahn für die metaphysische Wesensbestimmung von Mensch und Gott. Im Brief über den Humanismus fragt Heidegger nach der Art, wie im Humanismus und seinen verschiedenen geschichtlichen Gestalten der Mensch in seinem Wesen verstanden werde. Alle geschichtlichen Gestalten des Humanismus sind trotz ihrer je verschiedenen Bestimmung der Humanitas einheitlich ein, wie Heidegger sagt, ein Sinnen und Sorgen, dass der Mensch menschlich sei, dass er die ihm vorgehaltene Menschlichkeit als sein Wesen verwirkliche. Die geschichtlich sich wandelnden Auslegungen der Humanitas setzen jedoch, sagt Heidegger, das allgemeinste Wesen des Menschen als selbstverständlich. Dieses selbstverständliche, allgemeinste Wesen des Menschen ist aber das vernünftige Lebewesen, also das Animal Rationale, das seine Herkunft hat aus dem, wie Aristoteles sagt, Zoon Logon Echon, aus dem Lebewesen, das die Sprache hat. Die Kritik, der diese in den Anfang der abendländischen Philosophie zurückreichende Wesensbestimmung unterzogen wird. Die Kritik möchte nicht etwa deren Falschheit nachweisen. In Philosophie geht es nicht um Falschheit und Richtigkeit, sondern die Kritik möchte die unzureichende Wesensbestimmung in ihrer metaphysischen Bedingtheit, das heißt Begrenztheit, aufdecken. Heideggers Kritik der metaphysischen Wesensbestimmung des Menschen als des vernünftigen Lebewesens gehört in seine umfassende Kritik der Metaphysik im Ganzen. Doch diese Metaphysikkritik hat nichts gemein mit der Metaphysikkritik des Positivismus und aller seiner Spielarten, des Positivismus, der sich grundsätzlich außerhalb eines Wesensverständnisses von der Metaphysik hält. Heideggers Metaphysikkritik möchte vielmehr zeigen, dass und wie die Metaphysik das von ihr Gedachte noch nicht ursprünglich genug erfährt und bestimmt. Die metaphysische Wesensbestimmung des Menschen als Animal Rationale erfährt das Wesen des Menschen insofern noch nicht ursprünglich genug, als die Metaphysik ihr Leitthema nicht in derjenigen Ursprünglichkeit denkt, die von der Sache her gefordert ist. Das Leitthema der Metaphysik ist das Sein des Seienden. Die Metaphysik fragt nach dem Seienden in seinem Sein. Sie bestimmt dieses jeweils als die Seiendheit des Seienden, aber sie fragt nicht nach dem Sein selbst im Unterschied zum Seienden in seiner Seiendheit. Sie fragt nicht nach dem Unterschied von Sein und Seiendem, nicht nach der ontologischen Differenz, nicht nach der Wahrheit des Seins selbst. Wahrheit meint hier die dem Sein eigene Enthülltheit, Unverborgenheit, Aufgeschlossenheit, Offenheit oder Lichtung. Wenn das metaphysische Fragen nach dem Seienden in seinem Sein die Wahrheit des Seins selbst überspringt, kann sie auch nicht danach fragen, Zitat, in welcher Weise das Wesen des Menschen zur Wahrheit des Seins gehört. Aber nur aus dem Einblick in die Wesenszugehörigkeit des Menschen zur Wahrheit des Seins zeigt sich auch, dass und inwiefern das Animal-Rationale in allen seinen unterschiedlichen geschichtlichen Ausdeutungen noch keine hinreichende Wesensbestimmung des Menschen ist. Heideggers Metaphysikkritik ist geprägt durch die Kennzeichnung der Weise, wie in ihr nach dem Sein und nach dem Wesen des Menschen gefragt wird. Die metaphysische Wesensbestimmung des Menschen schließt als Seinsfrage die Frage nach dem Seienden in seinem Sein ein und umgekehrt. Die metaphysische Seinsfrage als Frage nach der Seiendheit des Seienden schließt die metaphysische Wesensbestimmung des Menschen ein, wonach das Wesen des Menschen geprägt ist aus dem Bezug des Menschenwesens zur Seiendheit des Seienden. Mit beiden zusammengehörigen Fragen bleibt aber die Metaphysik von der ursprünglicheren Frage nach dem Wesen des Seins selbst und nach dem Wesen des Menschen in seiner wesenhaften Zugehörigkeit zum Sein als solchem ausgeschlossen. Die Bestimmung des Menschen als vernünftiges Lebewesen ist nicht nur und nicht zuerst eine logische Wesensdefinition, sondern dieser zuvor und diese allererst ermöglichend eine ontologische Bestimmung, von der es zu fragen gilt, welches Verständnis von Sein in ihr eigentlich leitend ist. Als logische Wesensdefinition nennt sie für den Menschen als Genus Proximum das Lebewesensein und als Differentia Specifica die Vernunft, die Ratio. Ontologisch gesehen hält sich aber die Angabe von Gattungswesen und Artwesen grundsätzlich im Horizont der Grundartikulation im Sein, der Grundartikulation des Seins in Was-Sein, Essentia, und in Wirklichsein, Existentia. Gemäß der metaphysischen Überlieferung ist alles Seiende in seinem Sein verfasst als Was-Sein und als Wirklichsein. Während das Wirklichsein, dessen modale Abwandlungen das Möglichsein und das Notwendigsein sind, für alles Seiende gleichsinnig ist, das Wirklichsein, die Existentia, unterscheidet sich das Seiende untereinander durch das jeweils unterschiedliche Gattungswesen und Artwesen. Mit Blick auf das Animal-Rationale muss nun gefragt werden, ob das Wesen des Menschen überhaupt, wie Heidegger nun fragt, in der Dimension der Animalitas zu suchen sei. Denn wenn wir die Animalitas als sachhaltiges Gattungswesen ansetzen, setzen wir damit voraus, dass der Mensch dieses sachhaltige Gattungswesen mit den anderen Lebewesen teilt, dass er sich von den übrigen Lebewesen nur abgrenzt durch sein eigenes Artwesen. Dieser Wesensbestimmung zufolge teilt der Mensch ohnehin nicht nur mit den übrigen Lebewesen, sondern mit allem Seienden überhaupt ein und dieselbe gleichförmige Seinsweise, nämlich das Wirklichsein als das Vorhandensein, Existentia. Angesichts dieser metaphysisch-ontologischen Vorgehensweise fragt Heidegger, ob wir mit ihr, Zitat, überhaupt auf dem rechten Wege zum Wesen des Menschen sind oder ob nicht dieser Weg von vornherein das eigenste Wesen des Menschen verfehlt. Nun, in der Blickbahn der Gliederung des Seins in Was-Sein und Wirklich-Sein ist das Seiende im Ganzen in seinem gleichsinnigen Vorhandensein gesetzt. Innerhalb dieser Blickbahn nehmen wir die Ausgrenzung des Seienden nach Gattungs- und Artwesen vor und grenzen den Menschen, sagt Heidegger, als ein Lebewesen unter anderem gegen Pflanze, Tier und Gott ab. Die Abgrenzung gegen Pflanze und Tier ist eine solche innerhalb der gemeinsamen Gattung Lebewesen. Durch das Artwesen der Vernunft aber hebt sich der Mensch von allen nichtmenschlichen Lebewesen ab. In seinem Artwesen zeigt er nun aber zugleich eine Nähe zu Gott. Zu Gott als jenem höchsten Seienden, das alles nicht göttliche Seiende geschaffen hat. Als das geschaffene Seiende ins Creatum ist es das endliche Seiende ins Finitum. Das alles nicht göttliche Seiende in das Sein bringende und im Sein erhaltende Seiende ist selbst das einzig ungeschaffene Seiende ins Increatum und als solches das unendliche Seiende ins Infinitum. Indessen ist das unendliche Sein des Schöpfergottes grundsätzlich auch in der ontologischen Blickbahn von Sein als Essentia und Existentia gedacht, nur mit dem Unterschied, dass in Gott als dem unendlichen Seienden Essentia und Existentia nicht wie beim endlich geschaffenen Seienden geschieden sind, sondern zusammenfallen. Gott ist in seinem Wesen, das sein Wirklichsein einschließt, reines Denken und als solches nicht geschaffen und nicht an die Animalitas geknüpftes Denken wie beim Menschen, sondern unendliches Denken. Deshalb wird mit der Bestimmung vom Artwesen des Menschen zugleich auch eine ontologische Abgrenzung zu Gott als dem unendlichen Denken nötig. Der Mensch als Animal Rationale hat somit eine ontologische Zwischenstellung zwischen den geschaffenen Lebewesen, zu denen auch er gehört, und dem ungeschaffenen, unendlichen Göttlichen.